Klangfassade. Der Chaos Communication Kongress ist ein mehrtägiges in Deutschland stattfindendes Treffen der internationalen Hackerszene, das vom Chaos Computer Club, kurz CCC, ausgerichtet und organisiert wird. Ich war für einen Tag in Hamburg auf dem Kongress und habe mich unter die Leute gemischt. Wenn du halt irgendwie Lust hast, dann kannst du dir die Arme. Ja, das habe ich mir auch angeguckt. Das fand ich auch. Gehen Sie gleich. Leute haben die anderen.